unser Ding. Club Ding. Club Ding. The Queen of Deep House, Nora Ompur mit Space. Was soll man dazu noch sagen? Der Track ist einfach genial. Hier ist das Clubding für euch, die Sounds of the Underground in the Mix. Und mit MK und Crystal geht das jetzt weiter mit Dior. Ich habe für euch den David Guetta Extended Remix. Großer Name, großer Sound. Direkt danach gibt's EDX mit Charma. Nicht ganz klein bisschen weniger Fame. Und Harry Hayes habe ich für euch im Clubding. Jeden Sonntag ab 22 Uhr. Harry Hayes und More of You. Absolut Banger-Beat. Wirklich schön abgerundet durch die Melodie. Hat fast die Vocals so ein bisschen Indie-Vibes-mäßig. Macht richtig Spaß zu hören. Ich habe jetzt für euch im Club-Ding Empire of the Sun mit Walking on a Dream. Das ist der Blondish Extended Remix. Und Notre Dame gibt es direkt danach für euch mit Alive. Das ist ein Track, der klingt wirklich wie er heißt. Gerade durch diese Atma in der Percussion ist es total geil. Ihr hört das Club-Ding in the Mix. unser Ding. Club-Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. I feel so alive. Unser Ding. Club-Ding. Live-Mix. Live-Mix. Clubding jeden Sonntagabend für euch mit Morten und David Guetta und Lucky. Ja, passend zum Herbst mal wieder auch so ein bisschen die Clubbanger. Ist einfach so. Die Tage werden kürzer, die Nächte werden länger und es wird wieder so ein bisschen mehr Indoor gefeiert. Ich habe jetzt für euch Carter Walsh mit Little Talks. Kann man definitiv machen. Und Sammy gibt's danach mit Chris Lake und 9 to 5. Und Annihilation mit Wait for Me. Hier ist das Clubding. We'll be right back. just telling you to close your eyes. Some days I can't even dress myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may be this, ship will carry on. Body is safe to go. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. Though the truth may be this, ship will carry on. Body is safe to go. There's an old voice in my head that's holding me back. Well, tell her that I miss our little talk. Soon it will be over and buried without doubt. We used to play outside when we were young and full of light and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Body is safe to go. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. Thank you. Unser Ding. Club Ding. Jeden Sonntag ab 22 Uhr. Ihr hört das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix. Jede Woche ein neuer DJ und heute geht's nach Stuttgart. Und zwar Faker ist an den Plattentellern. DJ und Produzent, der hat so ein bisschen sphärische, ja, ich würde schon sagen träumerische Klänge. Hat aber auch so die schönen treibenden Clubbeats unten drunter. Sein Sound bewegt sich so zwischen Ambient, Melodic, Techno und Deep House. Immer atmosphärisch, immer emotional und definitiv in eurem Radio die nächste Stunde geil. Hier ist das Clubding. Unser Ding. Clubding. DJ Mix. Drowning in sin.